So, genau, die Technik ist super eingestimmt hier, haben wir schon festgestellt, hier Monitor, Leinwand, Beleuchtung, hier man sieht, hier haben viele Leute gearbeitet und das macht ja Mut, bei all den Ansagen und Dingen, die ihr noch vorhabt, gibt's ja auch einiges zu tun und es kann sich jeder in Ansagen einbringen, also ihr seid eine sympathische Gemeinde, wo jeder auch seinen Platz finden kann, denke ich. Das ist meine Familie, wenn man manchmal von anderen Kulturen was lernt, dann ist es das. Wenn du jemanden aus Korea hier hast oder aus irgendeinem Land außerhalb von Deutschland und der stellt so seinen Dienst vor oder seine Arbeit, fast alle zeigen erst ihre Familie. So der typisch Deutsche sagt, das ist mein Büro und das mache ich, das mache ich. Aber die Familie ist eigentlich das Wichtigste. Und deswegen seht ihr hier die Familie, meine beste Hälfte, sozusagen die Elke, habe ich ja hier mitgebracht, dort hinten. Kannst du dir mal winken. Wenn ihr sie wiedererkennt, das ist die hier rechts und in der Mitte sind unsere Kinder, so zwischen 22 und 16. Australien habe ich gerade vorhin was gehört im Gebet. Er ist gerade in Australien, so Work and Travel, kommt dann Ende Februar zurück. Schön für uns als Familie, er hat dort so eine richtige Gottesbegegnung nochmal neu gehabt und von daher, wer vielleicht für seine Kinder betet, es gibt immer Hoffnung. Man freut sich, dass sie unterwegs sind. Aber ihr könnt ja ahnen, so in dem Lebensstadium sind wir drin. Kinder lösen sich jetzt, müssen ihren Weg finden, ist alles nicht ganz so einfach. Genau, wir sind heute hier, das ist ja eine knappe Stunde und es waren einige von euch, Gesichter kennt man schon, auch bei uns schon bei Veranstaltungen. Deswegen will ich am Anfang ganz kurz das ein bisschen vorstellen, warum ich hier bin, was wir so machen, denn kommt ja nicht jeder hierher sozusagen normalerweise. Weltweiter Einsatz für Christus, seht ihr hier rechts links oben im Eck, WEC, kurz abgekürzt, ist eine Missionsgemeinschaft. Elke und ich sind schon seit 94 dabei. Das ist eine internationale Mission und uns selber hat der Weg über Zentralasien, Kirgisistan nach Eutchen bei Bremen geführt. Zwei völlig verschiedene Aufgaben, da könnte man lange erzählen, wie Gott da unsere Berufung auch nochmal umgekrempelt hat. Dort gibt's ein Haus, wer da war, weiß das schon, das ist damals das alte Schulgebäude gewesen, Klassenzimmer, also richtig alter Altbau. Etliche Gästezimmer, wir wohnen da, ich habe da mein Büro. Wir haben manchmal bei uns sogenannte Missionstage und Gebetstage. Da kommen Christen aus verschiedenen Gemeinden, sage ich mal im Umkreis von 1,5 Stunden, wo man eben früh hinfahren kann und abends wieder nach Hause. Mitarbeiter von uns berichten manchmal aus ihren Arbeitsgebieten, aber manchmal kommen wir auch so einfach zum Gebet zusammen für verschiedene Mitarbeiter. Open Doors wurde ja genannt, es gibt immer mehr zu beten, als man schafft. Also wir haben so einen Gemeinschaftstag, ist das einfach Gottes Wort. Singen, Gebet, Fürbitte, Einsatz. Und das Haus dient manchmal auch jüngeren Gruppen, so für ein Wochenende. Das ist gerade so 15 bis 20 Leute, wo man mal einfach Zeit zusammen, ein Thema zusammen verbringen kann. Work and Pray Wochenende haben wir manchmal gemacht, ein bisschen Unkraut jäten oder ein Einsatz in Bremen. Themen zusammen machen, Lagerfeuer mit Übernachtung, Mission Praise and Prayer Nights. Also das ist immer uns ein Anliegen, Zeit mit diesen jungen Leuten zu verbringen und ihnen was mitzugeben, das vielleicht ihr Leben prägt vom Glauben, von der Mission auch oder sowas. Und auch dieser Hurricane-Einsatz links unten ist ja nicht so weit weg hier in Schesel. Jedes Jahr, da kommen dann Leute, die sind bei uns und von da aus gehen wir dahin und versuchen einfach das Evangelium weiterzugeben. Ansonsten bin ich eben auch unterwegs in Gemeinden, wo Interesse da ist, die Mission als Thema haben wollen oder Jesus, Nachfolge, Gebet. Das sind so Themen, die uns auf dem Herzen liegen und wo wir denken, dass wir von unserer Missionsgemeinschaft auch in Norddeutschland Impulse geben können. Das ist also ein freiwilliges Angebot und sehr vielfältig und eben zwischen Büro und alles, Kinderarbeit, Seniorenkreis, alles dazwischen. Man lernt viele Leute kennen wie euch hier, nette Leute. Man sieht, wie die Situationen sind vor Ort und das bereichert unser Leben auch sehr stark. Der Weg selber ist eben eine internationale Mission. Das heißt, wir haben weltweit immer so 1.800 bis 2.000 Mitarbeiter. Da zählen eben in den letzten Jahren wachsend Koreaner, Brasilianer, dieser Gegend dazu. Mitarbeiter aus Europa, Deutschland sind gleichbleibend oder sinkend. Also neue Mitarbeiter, die für mehr als 4, 5, 6 Jahre in ein Land gehen, die Kultur, die Sprache lernen und dort Gemeinde bauen, als Mediziner arbeiten, als Ingenieure arbeiten, aber bewusst das Ziel haben, als Christ dort Gemeinde zu bauen. Das heißt, Mission verändert sich, komme ich nachher auch noch mal kurz dazu. Wer bei uns im Weg mitarbeitet und in ein Team, wie wir in Zentralasien geht, hat immer verschiedene Nationen im Team. Das ist also international, Teamsprache Englisch und das ist uns auch wichtig. Wir haben, ihr seht hier, 40 bis 50 Kurzzeitler jedes Jahr von weg Deutschland aus. Sind also junge Leute, sehr oft nach dem Abitur, die dann für ein Jahr lang so einen Dienst im Ausland machen und die Arbeit vor Ort unterstützen. Und ganz viele machen da wirklich sehr gute Erfahrungen. Uns als WEC, wir produzieren ja keine Menschen, sondern uns ist es eben wichtig, wir arbeiten immer mit Gemeinden zusammen. Die kommen auch aus ganz verschiedenen Hintergründen, Landeskirchen, freien evangelischen Gemeinden, Baptistengemeinden und so weiter. Dann arbeitet der WEC mit dem zusammen. Und so ist es wichtig, der Gemeinde auch zu sagen, Mission ist euer Auftrag. Wir sind sozusagen so ein Werkzeug. Wir haben vielleicht Strukturen, Teams vor Ort, können Mitarbeiter begleiten, fördern. Aber ihr braucht, ihr seid die Heimat dieser Mitarbeiter. Wenn sie zurückkommen, ihr seid die, die sie unterstützen und ermutigen im Gebet. Deswegen heißt dann so ein Aussendungsgottesdienst nicht, tschüss, kommt mal irgendwann wieder, sondern die Gemeinde sollte damit beteiligt sein. Das ist uns also wichtig, der Kontakt auch zu Gemeinden. Volksgruppen, wo am nötigsten, könnte man sagen, dieses Wort, das ist auch heute noch unser Anliegen, sehr stark in der islamischen Welt, also von Nordafrika über die arabische Halbinsel, Zentralasien. Da ist heute das Gebiet, wo viele Mitarbeiter sind, auch inkognito, ohne den Namen zu nennen, wie bei der Einladung von Open Doors, weil sie dort einfach ihren Dienst tun, oft im ganz Kleinen, sind vielleicht Ingenieure, sind Ärzte, aber treffen dort Menschen und unterhalten sich mit denen in Teehäusern über das Evangelium. Das liegt uns auf dem Herzen. Wir haben eine Arbeit unter Kindern speziell, das nennt sich Rainbows of Hope. Gibt es weltweit auch verschiedene Zentren, Straßenkinder, Häuser, wo Kinder gefördert werden. Das kann ich auch, wie gesagt, im Einzelnen nicht alles vorstellen. Dann haben wir seit 10 Jahren ungefähr wachsend einen Block von Mitarbeitern, die mal im Ausland waren, aber jetzt in Deutschland arbeiten. Es gibt manche Gemeinden, die sagen, wir würden gerne Migranten, Flüchtlinge mehr erreichen, haben aber keine Mitarbeiter. Und wenn wir dann jemanden haben, der zurückkommt und sagt, ich würde gerne missionarisch weiter in Deutschland arbeiten, dann gibt es da oft Links. Einige dieser Mitarbeiter im Norden betreuen wir. Gerade heute findet in Schenefeld bei Hamburg so eine Gemeindegründung statt von der Internationalen Baptisten Schenefeld. Sehr viel Iraner und andere, wo Mitarbeiter von uns mitmachen. Genau, das ist also auch, kriegt man Einblick bis hin nach Güstrow, Mecklenburg, in die Situation in Deutschland vor Ort, wo Missionsarbeit ganz dringend auch nötig ist, weil das Wissen um das Evangelium einfach sinkt und kaum noch da ist. Bei uns kann man sich einsetzen durch Gebet, sowieso sind ja einige Beter auch hier, schön bei euch als Gebetsteam auch vorhanden, aber auch eben durch einen Einsatz, wenn ihr jemand wisst, der jung ist und vielleicht so einen Einsatz machen will. Ich habe draußen auch noch viele Flyer und Infomaterial da. Da gibt es viele Möglichkeiten, eben weltweit einen Einsatz zu machen oder eben auch Langzeit, dass man überlegt, ist das vielleicht der Ruf Gottes für mein Leben? Kann man sich als Gemeinde auch da mit beteiligen? Das ist alles möglich. So junge Leute, die kriegen dann so Vorbereitung. Gestern Abend war ich in der Jugendhandstätte im rechten Bild. Die linke obere ist eine, die war da. Wusste ich gar nicht, dass die da auf dem Bild mit drauf ist. Groß heißen die, auch eine FEG und machen viele Erfahrungen, diese junge Leute. Kommen zurück, studieren dann meistens irgendwas und wir hoffen, dass einige von ihnen auch Langzeit rausgehen, aber dass sie ihr Leben hier auch verändert wieder leben können in Deutschland. Unsere Zentrale ist in Eppstein bei Frankfurt. Ihr seht da links oben 3 Bilder, die Leonie und Familie Ravas und die Rahel. Das sind gerade die, die letzte Woche angefangen haben, einen Kandidatenkurs. Die bereiten sich also auf einen Langzeiteinsatz vor. Zum Teil wissen sie noch gar nicht genau, wo es hingeht. Asien, benachteiligte Kinder in diese Richtung. Das ist unsere Zentrale. Genau, soweit. Ich weise noch zum Beispiel auf so ein Heft hin, weltweit. Das ist jetzt das Aktuelle, steht auch die Jahreslosung vorne drauf. Hier draußen auf dem Fensterbrett und bei dem Büchertisch liegen verschiedene Sachen rum. Nehmt euch gerne Sachen mit. Das ist zum Beispiel hier, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Mitarbeiter berichten dann zu diesem Thema aus ihrer Sicht. Das sind Leute, die auch im Orient arbeiten, wo Wasser nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Das sind so kurze Berichte, lohnt sich einfach mal so als Klolektüre auf jeden Fall. Ist also kein dickes Buch, wo man sowieso nie anfängt, sondern das kann man so nebenbei lesen und sich inspirieren lassen. Ansonsten könnt ihr uns gerne auch noch ansprechen. Genau, wir haben heute in der Lesung schon gehört, der Paulus, der war unterwegs und ein Wort kam immer wieder, damit ich gewinne. Den gewinne. Ihr habt das vorhin vielleicht noch im Ohr, was wir gelesen haben. Und ich hatte gesagt, Menschen gewinnen, Gemeinde bauen. Das soll heute das Thema sein über diese Predigt, über diesen Input von WEC. Vom Werner, vom WEC, könnte man sagen. Menschen gewinnen, Gemeinde bauen. Ich weiß nicht, ob ihr Sportler seid. Das hier ist, weil ich Fußball über 50 Jahre und noch Fußball spielen, dann kommt sowas raus. Ja. voraussichtlich nichts gebrochen. Es geht heute schon etwas besser. Trainiert, hingefallen. Man soll also vorsichtig mit Sport sein im Alter. Aber ihr habt ja die Idee, bei der Weltmeisterschaft hier Spiele zu zeigen. Und das finde ich sehr schön. Denn Menschen gewinnen Gemeindebauern in Schneverdingen. Das ist ja hier. Ich weiß nicht, ob er diese Gegend kennt, den Ort, wie groß Schneverdingen ist. Vielleicht kennst du der ein oder andere. Ist auf jeden Fall laut Internet in Schneverdingen. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, wie gewinnt ihr die Menschen hier in Schneverdingen. Da ist zum Beispiel so eine Fußballaktion sehr, sehr gut. Überlegt mal, wo ist die WM beim Fußball? Russland. Jetzt das deutsche Team, manche kämpfen noch um einen Stammplatz beim Yogi Löw und sowas, bereitet sich vor. Was wollen die Leute in Russland? Die haben ein Ziel, Titelverteidigung. Die wollen ihren Titel verteidigen. Die wissen ganz genau, wir machen da nicht Urlaub irgendwo in Russland, sondern wir wollen den Titel verteidigen. Die Handballer hatten gerade auch das Ziel, den Titel zu verteidigen, sind aber kläglich gescheitert in Kroatien, könnte man sagen. Jetzt stell dir mal vor, wenn Gott dich fragt, was ist denn dein Ziel? Heute Morgen sitzt du hier in der Gemeinde. Mein liebes Kind, du sitzt ja fast jede Woche hier, schon viele Jahre. Was ist eigentlich dein Ziel? Ja, die Deutschen wollen Titel verteidigen, die haben Ziele. Aber was ist eigentlich dein Ziel? Ich sehe dich ja immer. Du machst auch im Hauskreis was mit, du arbeitest hier in der Gemeinde mit. Aber was willst du eigentlich mit deinem Leben? Könnte das eine Frage Gottes an mich sein? Was ist das Motto deines Lebens? Menschen gewinnen, Gemeinde bauen ist das Motto vom Weg, von unserer Missionsgemeinschaft. Könnte das auch das Motto deines Lebens sein? Ich selber habe mit 18 Jahren erst erkannt, wer Jesus wirklich ist und was er von mir will. Ich war vorher so ein bisschen fromm, habe hier und da schon mitgearbeitet, aber mit 18 Jahren habe ich erkannt, dass das bedeutet, wenn da Jesus hängt an diesem Kreuz und eigentlich Werner dort hängen müsste von der Sache her. Ich sage, da muss doch Konsequenzen für mein Leben haben. Und da hat sich mein Leben ziemlich radikal geändert. Ich habe mitgearbeitet in der Gemeinde mit jungen Leuten, Bibel gelesen, Bible Meeting haben wir das genannt. Aber erst 2 Jahre später auf so einer Kurzbibelschule, 10 Wochen Zeit für Gott und sein Wort, da ist mir dieses Buch hier nochmal so richtig deutlich geworden, das ist die Wahrheit, das ist die Grundlage. Da ist mir so richtig deutlich geworden, es gibt Menschen auf dieser Erde, die sind aus Gottes Sicht tot. Ja, die leben da noch, die tanzen und hüpfen rum und machen allerhand. Aber aus Gottes Sicht sind sie tot. Also tot, lebendig, verloren, gefunden. Diese Dinge habe ich vorher bestimmt gehört gehabt. Aber die sind wir da erst so in Fleisch und Blut übergegangen. Es gibt so ein Buch von Michael Green, wo er sagt, er fährt so durch die Straße und plötzlich sieht er diese Leute, die da so unterwegs sind, wie lebendige Leichen, wie Zombies, könnte man sagen. Also aus Gottes Sicht die Menschen sehen. Wir können die Herzen ja nicht beurteilen. Aber bei Gott ist ein Mensch entweder tot oder lebendig und braucht eine Beziehung. Und ich habe angefangen nachzudenken, was kennst du denn für Leute in deiner Familie, deine Freunde, deinen Fußballverein und sowas. Mensch, wenn die alle tot sind, was heißt es dann für dich, der du sagst, ich habe Jesus gefunden in meinem Leben? Und das hat was mit mir gemacht und hat mein Leben verändert. Und dieses Motto Menschen gewinnen, Gemeinde bauen ist ja nicht nur das Motto vom Weg, sondern ich glaube, das ist Gottes Herzenswunsch. Es ist Gottes Herzenswunsch und auch für uns als Gemeinde oder als Kinder Gottes könnte das unser Motto sein. Wenn du Bibel liest, ist von Anfang an der Mensch, der verloren geht, weil er sich gegen Gott entscheidet, weil er seinen eigenen Stolz will, seine eigenen Dinge durchziehen will und Gott geht ihm nach. Adam, wo bist du? So fängt's an. Und wir lesen und lesen über die Geschichte Israels, über einzelne Personen, immer wieder, wie dieser Gott sich nicht so schade ist, immer wieder barmherzig zu sein, immer wieder einen neuen Anfang zu bieten, diesen Volk, was so immer wieder weggeht. Er hat ein Interesse an Menschen. Er will sie wieder zurückgewinnen. Er will ihnen das Leben schenken, was er ihnen ursprünglich mal zugedacht hat. Das ist dieser Gott, der Menschen gewinnen will. Und wenn das sein Motto ist, Menschen zu gewinnen und Gemeinde zu bauen und ich bin sein Kind, dann bin ich mit dabei. Dann muss es auch mein Herzensanliegen doch sein, Menschen zu gewinnen und Gemeinde zu bauen. Und das kann was mit meinem Leben als Christ machen. Es gibt so oft Gemeinden, Christen, wo du den Eindruck hast, Mensch, die Langeweile strahlt aus ihren Augen. Was machen wir denn hier noch? Ach, und dann wieder zur Bibelstunde und nach Gottesdienst, muss es denn sein? Man eiert so durchs Leben, weil man das Ziel aus dem Auge verloren hat. Dieses Motto, Menschen gewinnen, Gemeinde zu bauen, dabei zu sein. Und wenn du das hast, kann ich dir garantieren, dass dein Leben nicht langweilig sein wird. Da weißt du gar nicht, was in ein paar Jahren ist. Du bei der Polizeiausbildung, Bibelschule, Ausland, wieder zurück nach Deutschland. Wenn Gott dich führt zu Menschen hin, dann wird dein Leben spannend und interessant. Egal in welchem Alter. Menschen gewinnen, Gemeinde bauen. Menschen, ich habe einfach mal ein paar hier aufs Bild gemalt. Könnt ihr fragen, wer sind die Menschen? Ihr könnt viele Menschen, vielleicht heißt einer Hans Müller, den er kennt, oder Grete Meier, vielleicht aber auch Ali Machbeck oder Mohammeds, haben wir einige. Wir haben vor 2 Jahren 30 Afrikaner, Flüchtlinge, direkt in unser Haus neben uns bekommen. Die sind da eingezogen. Plötzlich haben wir ganz viele andere Namen auch noch gehört, außer Hans und Gretel. Viele Mohammeds, Menschen in Deutschland, alte, junge. Überleg mal ganz kurz 2 Namen in deinen Kopf von Menschen, wo du denkst, der kennt Jesus noch gar nicht. Einfach mal den Namen, sprich ihn mal innerlich so vor dir aus. Da gibt es auch Reiche drunter, Angela Merkel, Politiker, die immer wieder im Fernsehen jetzt dran sind. Sind alles Menschen und Gott hat ein Ziel, diese Menschen zu gewinnen. Sind ganz verschieden. Wo sind die? Überall, meistens nur nicht in der Gemeinde. Wo Menschen gehäuft auftreten, links oben Hurricane. Ich bin immer wieder fasziniert, wie junge Leute bis zu 180 Euro, was das Ticket jetzt kostet, und plus Verpflegung ausgeben, um sich ein Wochenende im Schlamm rumzusuhlen und zu matschen und sich sozusagen richtig behämmern zu lassen. Im Fußballstadion, Fahnen wehen, Werder oder Bayern, je nachdem. Rechts oben auf dem Flüchtlingsboot, Massenmenschen. Gestern haben die Italiener wieder einige Flüchtlinge gerettet. Es geht ja weiter. Es wird ja nicht aufhören. Menschen sind in ganz verschiedenen Situationen und an ganz verschiedenen Orten. Und du und ich, wir sind an einen Ort hingestellt und haben ein kleines Segment von Menschen, das Gott uns so in den Weg stellt. Und wir dürfen das erweitern, indem wir uns beschäftigen, vielleicht mit Flüchtlingen, verfolgten Christen oder anderen. Aber bestimmte Menschen werden nur durch mich vielleicht in einer bestimmten Gegend erreicht. Da kommt kein Pastor hin, kein Parzani, kein niemand, sondern du bist da. Wo sind sie also? Überall. Und was bewegt sie? Es lohnt sich, wenn ich als Kind Gottes mal nachdenke, was andere Menschen bewegt. Ja, wir haben selber viel im Kopf, ja, alles Mögliche bewegt uns, die Kinder, Familie, Zukunft. Aber denk mal über Menschen nach, die du kennst, vielleicht den Namen, der dir gerade eingefallen ist. Was könnte den bewegen? Was macht ihn eigentlich traurig? Was beschäftigt denn Leute in Schneverdingen? Man denkt so, ein Kurort, Heide, Erholung. Keine Ahnung, was Menschen hier beschäftigt. Das kann man auch gar nicht alles wissen, aber du kennst Einzelne und du kannst dich dafür interessieren, was sie beschäftigt. Auch mal nachfragen. Darum geht's. Menschen gewinnen. Und wenn ich Menschen gewinnen will, dann geht's ja erstmal darum, sie nicht zu verlieren. Gewinnen heißt nicht zu verlieren. Wie kannst du einen Menschen verlieren? Natürlich kann man einer sagen, ein Mensch stirbt, dann sagt man oft, ich habe einen lieben Menschen verloren. Aber wisst du, Menschen kannst du schon vor dem Tod verlieren. Du kannst Menschen verlieren, indem sie erkennen, du interessierst dich nicht für sie. Indem sie sehen, du hast keine Zeit für sie. Du bist nie für sie da. Das kann sogar in der Familie da sein. Du kannst Menschen verlieren dadurch, dass du deinen Dickkopf durchsetzt und nicht bereit bist, vielleicht Vergebung auszusprechen, nicht bereit bist, einen Schritt auf jemanden zuzumachen. So kannst du Menschen verlieren, keine Wertschätzung geben. Du kannst es vielleicht mit Worten noch sagen, aber die Leute werden das Leben sehen. Da hast du Menschen verloren. Menschen zu gewinnen heißt auch, sie nicht auszugrenzen. Christen würden sagen, wir grenzen grundsätzlich niemand aus. Alle sind herzlich willkommen. Aber wenn wir in unsere Gemeinden, in unsere Hauskreise hinschauen, dann sehen wir einfach mal, wer ist denn nicht da? Es sind bestimmte Personengruppen in Deutschland, die nicht in unseren Gemeinden sind. Man sagt, auch gerade FEGs, Baptistengemeinden, auch Kirchen, sind so klassisch, ist auch so Mittelstand, sehr viel stark vertreten, gesunde Leute, die so im Leben stehen. Randgruppen kaum vorhanden. Flüchtlinge, Migranten selten. Bestimmte Gruppen grenzen wir vielleicht unbewusst aus. Das muss uns mal bewusst werden. Menschen zu gewinnen heißt, sie nicht auszugrenzen. Das heißt auch nicht, sie zu überreden zu irgendwas. Beim Hurricane-Einsatz machen wir oft ziemlich krasse Sachen, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen, dass die Leute uns wahrnehmen als Christen. Aber es geht nicht darum, dass du jetzt zu deinen Nachbarn rennst heute und sagst, hier, ich muss dir jetzt heute mal sagen, die vier Dinge musst du glauben, sonst wirst du für ewig verloren gehen. Und dann vielleicht so lange auf ihn einreden, dass er sagt, okay, okay, sagen wir mal ja. Darum geht es überhaupt nicht. Menschen zu gewinnen heißt, sich in sie hineinzuversetzen. Und wir könnten uns ja mal überlegen, wie hat Gott denn das alles aufgezogen? Wie hat Gott Menschen gewonnen? Adam, wo bist du? Und diese ganzen Geschichten bis hin, wo kommen wir gerade her? Dezember, noch nicht so lange her, ein Monat, Weihnachten. Man könnte sagen, Gott hat Menschen gewonnen, indem er zu ihnen hingegangen ist. Gott wird Mensch. Dieses Ding, wenn ich verinnerliche, dann bin ich auf der Spur, Menschen zu gewinnen. Weil ich erkenne, ich kann nicht einfach auf meiner Position bleiben, Gott, oder da in meiner Phase Gemeinde, sondern ich muss zu Menschen hingehen. Ich muss mich auf den Weg machen. Ich glaube, ihr habt letzte Woche Missionsbefehl draußen auf dem Ding, habe ich zumindest geschlossen. Gehet hin. Dieses Hingehen heißt was Aktives. Natürlich könnten alle kommen. Ihr habt im Internet geworben, um 10 Uhr ist hier Gottesdienst. Jeder könnte hierher kommen. Aber Menschen gewinnst du, indem du zu ihnen hingehst, sich auf ihre Orte, ihre Basis einlässt. Das kann vielleicht die Fußball-WM, das können solche Sachen sein oder andere Dinge. Zu Menschen hingehen heißt ihnen zuhören, sie zu beobachten, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und seit wir in Norddeutschland sind, ist mir so deutlich, das geht nicht mit vielen Menschen. Du kannst nicht wirklich, wenn du arbeitest und verschiedene Sachen hast, noch mit vielen Menschen Zeit verbringen. Es ist relativ einfach, eine Veranstaltung zu organisieren und sag, komm doch alle. Aber regelmäßig Zeit mit Menschen zu verbringen, da musst du schon auswählen. Das muss dir von Gott gezeigt werden. Wer ist der, zu dem du gehen kannst, den du Besuche machen kannst? Menschen zu gewinnen kostet auch Zeit und Kraft. Sie zu beobachten, ihnen helfen, Füße waschen, im übertragenen Sinn ganz praktisch. Elke ist hier immer ein Vorbild, hat in den letzten Jahren oft Menschen geholfen, die vor Ort ganz praktisch krank waren, Krebs hatten oder sonst was, Essen gekocht, sie besucht, Fahrdienste, Kinder mal auf sie aufgepasst. Diese Dinge werden Menschen nicht nur hören lassen, dass du sie liebst, sondern sehen lassen, begreifen lassen, dass du ein Interesse an sie hast, dass du sie gewinnen willst, weil du selbst Jesus kennst. Mich bewegt es immer wieder, was die Marktforschung so macht, so Firmen, die ihre Produkte loswerden wollen, wenn ich irgendwo mal was gekauft habe im Internet, kommt x E-Mails hinterher, wie hat's Ihnen gefallen und bewerten Sie doch und da kriegen Sie noch 5 € Rabatt, wenn Sie das und das ausfüllen. Die gehen einfach auf mich zu, die lassen mich sozusagen nicht los. Meinungsumfragen, was denken Sie, was könnten wir besser machen und so weiter, weil sie mich als Kunden gewinnen wollen. Können wir viel davon lernen als Christen, wie wir vielleicht mal hören, was die anderen denn überhaupt denken, was ihre Bedürfnisse sind. Oft denken wir ja, wir wissen, was sie brauchen. Jesus, könnte man sagen, als Floskel. Aber was braucht der Mensch wirklich? Und dann auf diese Menschen einzugehen. Es gibt oft so Gewinnspiele. Und wenn ich, sagen wir, bereit bin, 20 € für ein Los zu zahlen, dann rechne ich mir auch gute Chancen aus, was zu gewinnen. Also wenn ich einen hohen Einsatz mache, dann denke ich, da muss was dabei rausspringen. Während diese Gratis-Gewinnspiele oder sowas, da denke ich schon, ja, da werde ich nie was gewinnen. Das ist einfach nur so. Jetzt wollte ich euch mal fragen, wenn Gott Menschen gewinnen will, was hat er für einen Einsatz gebracht? Wisst ihr, könnt ihr mir mal ein paar Bibelstellen sagen oder Aussagen aus der Bibel, wo der Einsatz Gottes deutlich wird, um Menschen zu gewinnen? Ringfrei. Johannes 3, Vers 16. Ihr seid schon so fromm, ihr braucht nur die Bibelstelle zitieren und alle wissen. Also, ja, ich glaube... Genau, bleiben wir mal Johannes 3, Vers 16. Was steht da, Uta? Ich wollte jetzt sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, das Leben haben. Genau, ich glaube, Johannes 3, 16 würde wahrscheinlich fast jeder hier noch auswendig sagen können. Das heißt, das Investition Gottes war, sein eigener Sohn, Jesus Christus, hat er dahin gegeben, damit Menschen gewonnen werden können. Was war das, Johannes 8 noch? Sag nochmal ein. Der Welt. Wer mir nachfolgt, der nicht wandelt in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, genau so eine Verheißung. Okay. Noch was, wo die Investition Gottes deutlich wird, was er gegeben hat. Die Welt stellt ein, dass Gott in Christus war. Gott war in Christus. Er hat sich selbst gegeben. Er Genau, die Welt mit sich versöhnt, ne, am Kreuz Sünde auf sich genommen, genau. Noch eine? Gibt's ja viele, also wie gesagt, dann ich habe mir ein paar mal hier nur so aufgeklickt in Philipper 2, wo das so beschrieben wird, wer dieser Christus war. Er war Gott in allem gleich. Ja, diesen Status hatte er. Und dann sieht er, Menschen gehen verloren. Menschen leben ein Leben, verhöhnen vielleicht sogar Gott, fühlen sich sogar gut dabei kurzfristig, aber in Ewigkeit werden sie verloren gehen und gehen am eigentlichen Leben vorbei. Und dann geht's diese Stufen. Er war bereit, das loszulassen, was er hatte, und erniedrigt sich selbst, wird gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Immer tiefer geht der Weg. Daraufhin hat ihn Gott erhöht, heißt es dann weiter, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen sollen. Hebräer 4, Vers 15, Jesus ist ein hoher Priester, der mit uns mitleiden kann. Ja, warum kann er mit uns mitleiden? Weil er sein göttliches Wesen, seine Allmacht, seine Allgegenwart aufgegeben hat und sich in einen menschlichen Körper reingegossen hat und Hunger hatte, Durst hatte, müde war, angeschlagen war, verspottet wurde. Deswegen hat er alles, was mich bewegt und was Menschen in Schneverdingen bewegt, auch schon ertragen, weil er bereit war, sich da rein zu investieren. Dann kann er auch sagen, ich verstehe dich, mein Kind. Wenn du nie zu bestimmten Menschen hingegangen bist, Obdachlose oder was auch immer, wirst du nicht sagen können, ich verstehe dich schon. Sondern wenn du das machst, dann hast du eine Credibility, würde man sagen, dann wissen die Leute, das ist wirklich echt dein Anliegen. Darum geht's. Und Gott hat das uns vorgemacht. In Jesaja 53, diese Verse, die ihr auch sehr gut kennt, Gottes Einsatz, der Gottesknecht, was dann heißt, er hat auf sich genommen, diese Sünde, um unsere Willen. Wir hielten ihn für den, der von Gott zerschlagen war, kaputt war. Keiner wollte ihn anschauen, aber es heißt da immer wieder, an unsere Stelle, für uns hat er das gemacht. Der Einsatz Gottes war extrem hoch, um Menschen zu gewinnen. Und dann heißt es in Jesaja 53, weiter, weil er diesen Einsatz hat, dann kommen schon diese Verse, wo es darum geht, deswegen wird er Lohn davontragen. Ich lese es hier mal, ich sehe es vielleicht nicht, weil es ziemlich klein ist. Das heißt, es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Dann heißt es in Vers 11, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Auch in Jesaja 53, genau wie in Philipper, ist dieser komplette Einsatz, dieses Loslassen und Aufgeben Gottes, indem er in Jesus Mensch wurde und stirbt, damit verbunden, dass er Menschen gewinnt, Nachkommen sieht, dass er Menschen zu sich ziehen kann jetzt. Das ist das Prinzip dieses Gottes. Gott ist kein Opfer zu groß, könnte man sagen, um Menschen zurückzugewinnen, weil er sie so liebt. Und dieses kein Opfer zu groß ist bei uns im Weg so ein Motto von unserem Gründer, auch C.D. Studd, der das gesagt hatte. Wenn das wirklich stimmt, wenn Jesus Christus Gott war und für mich gestorben ist, dann kann mir kein Opfer zu groß sein, um es ihm zu geben. Das war sein Lebensmotto. Und dann hat er auch viel losgelassen, ist unterwegs nach China gegangen und dann nach Afrika. Durch ihn ist eine Missionsgemeinschaft entstanden. Gott hat ihn gebraucht, weil er das begriffen hatte. Wenn das wirklich stimmt, dass Gott so viel in mich investiert hat, was kann ich ihm da noch zurückhalten? Dann vertraue ich ihm, dass er das Allerbeste für mich hat. Und wir haben in den letzten Jahren auch manche Mitarbeiter verloren, auch durch Tod in der Türkei, im Jemen. Menschen, mit denen ich vielleicht noch ein halbes Jahr vorher Kaffee getrunken habe, die dann plötzlich umgebracht worden sind, im Missionsdienst, könnte man sagen, oder einfach im Dienst in einem Krankenhaus in einem anderen Land. Und dann fragt man sich, ja, was bin ich denn bereit zu investieren? Bin ich das auch? Das sind Fragen, die Gott mir stellt. Sie setzen ihr Leben ein, weil sie von Gott gewonnen wurden. Und Menschen, dieses Gott ist kein Opfer zu groß, um seine Menschen zurückzubringen. Menschen weltweit werden heute gewonnen. Und das ist die aktuelle Missionsgeschichte, Situation. Wer sich damit befasst, wer Leute in Myanmar, in Asien und sowas umbetet, der entdeckt, dort geschehen Wunder. Dort kommen Menschen zum Glauben. rechts unten ist so ein Wegteam in Myanmar, zum großen Teil Leute aus Südkorea, aus Asien als Mitarbeiter. Und das ist schon angekündigt in Jesaja 66 am Ende, da heißt es, ich werde einige von denen, die errettet sind, selber wieder senden zu den Nationen. Mission ist schon lange nicht mehr, dass die guten Deutschen ins Ausland gehen und was Schönes verkündigen. Weltweit, aus allen Nationen, rettet Gott Menschen. Und das ist nicht das Ende, sondern er investiert sie wieder und schickt sie wieder in andere Nationen. Das ist auch bei uns im Weg. Wir haben in Indonesien gibt's ganz viel unerreichte Volksgruppen. Da ist noch viel zu tun. Und doch senden die indonesischen Gemeinden Mitarbeiter nach Zentralasien, nach Afrika, weil sie teilhaben wollen an diesem weltweiten Reich Gottes. Das ist der Punkt, wo Gott uns mit dabei haben möchte. Das heißt, der Gewinn, wir Menschen, wir werden nicht irgendwo ausgeschüttet in irgendeine Lagerhalle. Das ist ja oft der Gedanke beim Christsein. Jetzt bin ich Christ, naja, jetzt bin ich halt in der Lagerhalle Kirche ausgeschüttet und muss da harren, bis Jesus wiederkommt. Irgendwie wird das Zeit schon vergehen. Sondern dieser Gewinn wird wieder investiert in neues Leben für andere Menschen. Und das zu begreifen, das wünsche ich mir immer wieder neu und auch dir. Dass du von Gott gewonnen bist, dann bist du investiert in diesen Plan, andere Menschen zu gewinnen. Reinvestition. Du wirst ein Beauftragter Gottes, ein Mitarbeiter Gottes an deiner Stelle, wo du jetzt bist, für Menschen, um sie auch zu gewinnen. Wir haben dieselbe Bedingungen wie unser Chef. Risikofaktor Tod im schlimmsten Fall. Risikofaktor Ablehnung. In Deutschland wird uns der Wind auch immer tüchtiger um die Nase wehen, wenn du einstehst für bestimmte Werte, die du von der Bibel her wahrnimmst, die du weiterbringen wirst. Es wird nicht besser werden, ist uns auch nicht vorausgesagt. Das sind ein Beispiel, diese algerischen Christen, wo viele Jahre nichts geschehen ist in Algerien. Missionsarbeit, man hat nichts gesehen. Und dann nach über 3 Jahrzehnten ist eine Gemeinde entstanden und es war so ein Zeitfenster, wo ganz viele zum Glauben gekommen sind. So viele, dass die Regierung ein extra Gesetz erlassen hat, es gibt nicht mehr. Jeder, der vom Islam konvertiert, wird sofort umgebracht, eingesperrt. Es geht nicht mehr. Und diese algerischen Christen, die Leiter, haben gesagt, ihr könnt uns das Leben nehmen, aber ihr könnt nicht verhindern, dass wir weiter von diesem Jesus erzählen. Fast so wie in der Apostelgeschichte am Anfang. Das geschieht heute in unseren Tagen, auch in Nordafrika. Es kommt nicht im Heute-Journal, in der Tagesschau, aber es sind Dinge, die Gott tut, weil er Menschen mit einbaut. Menschen investiert, die er gewonnen hat. Die sagen, mein Motto ist, ich habe nichts zu verlieren, weil ich schon gewonnen bin. Wer entdeckt hat, dass er das ewige Leben durch diesen Jesus hat, er gewonnen wird für Jesus, dem ist nichts zu schade. Der will an nichts festhalten, wo man denkt, das braucht man doch als Mensch zum Überleben, ein Haus, eine Familie, eine Arbeitsstelle oder sonst was, sondern der ist bereit, für diesen Jesus auch loszulassen, weil Jesus auch alles losgelassen hat. Das ist unser Modell und unser Vorbild. Und ich denke, die These für Deutschland, Europa, warum geht's mit unserer Christenheit eigentlich bergab? Warum kommen keine Menschen dazu zu den Gemeinden? Warum gibt's so wenig sichtbare Erweckung und Erfolg, obwohl wir doch alle von Erweckung reden? Ich glaube, es liegt daran, dass wir als Christen das verlernt haben, konsequent zu leben und sich von Gott investieren zu lassen. Und damit meine ich nicht, große Predigten zu halten, große Veranstaltungen organisieren, sondern dass jeder an seinem Platz Menschen rettet, da wo er steht, in seinem Umfeld, mit seinen Gaben und Kräften. Da gehört zur Gemeinde auch viel dazu, kommen wir gleich noch drauf. Das ist unser Ding. Politiker werden gewählt, Parteien werden gewählt, damit sie ein Mandat haben, eigentlich den Wählerwillen umzusetzen. Wenn die jetzt anfangen, sich untereinander nur noch zu streiten, wer welchen Posten kriegt, werden sie nicht mehr gewählt werden. Und wir müssen als Christen auch aufpassen, dass wir den Auftrag, das Mandat Gottes nicht aus dem Auge verlieren und uns um unsere internen Dinge kümmern und kramen. Und Gott sagt, Leute, so nicht. Ich brauche euch nicht mehr. Offenbarung heißt es, ich kann den Leuchter wegnehmen. Gott ist nicht darauf angewiesen. Und ich wünsche mir, dass wir Gemeinden werden, dass wir Christen werden, die mit dabei sind in dieser Rettungsaktion Gottes, Menschen zu retten und Gemeinde zu bauen. Da haben wir von Paulus vorhin gehört, er war bereit, er hatte bestimmte Gedanken, auch theologisch, vielleicht auch kulturell und praktisch, ihm wäre vielleicht dieses Lied lieber und diese Sprache lieber gewesen. Aber um Menschen zu gewinnen, ist er den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Heiden ein Heide, den Schwachen ein Schwacher geworden. Diese Einstellung hat ihn dazu motiviert, bewegt, immer wieder neu auf Menschen zuzugehen, um sie zu gewinnen. Und die brauche ich auch. Die ersten Christen waren kein organisierter Verein, sondern es waren Menschen, die von Gott gewonnen wurden. Und die sind jetzt zu den Leuten hin, haben geholfen, haben soziale Nöte gelindert und Gott hat dazu getan. Gemeinde muss wieder Gemeinde werden, die die Menschen versteht, die Nöte der Menschen annimmt und Jesus ihnen bringt, indem sie hingeht zu ihnen. Und Missionar sein heißt dann einfach nur, Gott investiert mich nicht hier in Schneverdingen, sondern im Ausland. In einer anderen Kultur, in einer anderen Sprache. Nur ein paar Beispiele. Eva Schubert, die hat mit uns 94 angefangen, Kandidatenkurs, ist in der Mongolei viele Jahre gewesen, hat in der Jurte gelebt, schwierige Sprache gelernt, war da richtig gut, hat sich eingesetzt. Jetzt hat Gott ihr gezeigt vor ein paar Jahren, es geht nochmal nach Burjatien, da leben auch Mongolen. Dafür musst du aber erst nochmal Russisch wieder neu lernen. Boah, Menschen sind bereit, sich investieren zu lassen. Jetzt ist sie auch in so einem internationalen, ganz kleinen Team, besucht, fährt stundenlang, um vielleicht einzelne alte, gläubige Frauen oder Männer zu besuchen, zu ermutigen, Gemeinden zu bauen. Wahnsinn, da musst du wissen, dass Gott dir das sozusagen aufs Herz gelegt hat. Der Paul, den Uta auch sehr gut kennt, der sich von Gott investieren lässt in einem arabischen Land, Elektroingenieur. Die Gemeinde hat gesagt, Mission, nein, das wollen wir überhaupt nicht. Da bleibt man lieber hier bei uns, wir haben es doch so schön. Er hat gesagt, ich gehe, Gott hat mich gerufen. Und nach entdeckt die Gemeinde, was es für ein Segen ist, sich damit zu investieren. Danilo und Hanna, Sozialarbeiter, Ergotherapeutin in Kambodscha, Bridge of Hope. Sie wissen, Gott hat uns dahingestellt, ganzheitlich, nachhaltig die Situation von Menschen dort zu verändern und ihnen letztlich die Hoffnung auf dieses ewige Leben auch zu geben. Manchmal sagt man auch, das ist eben eine geschlossene Tür, das geht gar nicht. Aber ich glaube, durch Gebet und durch Einsatz kann Gott sehr viel auch in dieser Welt noch machen. Und manchmal denken wir das ja auch in Schneverdingen vielleicht, das geht gar nicht, aber Gott könnte das vielleicht machen. Die Frage meines Lebens ist also, wo will Gott mich investieren? Wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, ist nicht die Frage, ob Gott dich irgendwo investieren will, sondern wo. Wo und wie und was? Und was wird mein Ertrag sein? Welche Menschen werden durch mich erreicht werden? Und am Ende hoffentlich gerettet werden. Das ist Gottes Wirken, aber mein Beitrag ist, zu ihnen hinzugehen, sie zu gewinnen, alles zu versuchen in meinem Leben. Und ich sage immer, die schwerste und härteste Volksgruppe auf dieser Welt ist der deutsche Mann. Deutsche Männer, die ihren normalen Job haben, irgendwo Mercedes oder sonst wo, und wo einigermaßen normal läuft, völlig desinteressiert. Sehr, sehr schwierig, deutsche Männer zu gewinnen. Auch beim Fußballverein ist das sehr, sehr schwierig. Über Jahre hinweg denkst du, Mensch, was fehlt denen? Vielleicht seid ihr hier, einzelne von euch, dabei, in Schneverdingen deutsche Männer mit zu gewinnen. Was riskieren wir? Wie wird meine Liebe kreativ? Kannst du vielleicht jemanden besuchen, wo du weißt, dem geht's nicht gut? Der hat vielleicht gerade ein bisschen Krise in seiner Ehebeziehung. Der hat vielleicht gerade Krise mit seinem Job. Der weiß nicht, wie es weitergehen soll. Irgendwo, wo du was wahrgenommen hast, weil du vielleicht für ihn gebetet hast, Gott hat dir was gezeigt, und dann ist vielleicht der nächste Schritt, mal hinzugehen. Zu überlegen, Gott, wo willst du mich investieren, für welchen Menschen hier in Schneverdingen? Und mit diesen Menschen will Gott Gemeinde bauen. Das ist kurz noch ein zweiter Punkt. Menschen gewinnen, Gemeinde bauen. Das ist das Ziel Gottes immer gewesen vom Alten Testament. Ich will unter meinem Volk wohnen. Gott möchte hier in seiner Gemeinde wohnen. Es sind einzelne Gerettete und er bringt sie zusammen, euch hier in Schneverdingen, euch, die ihr euch vielleicht so nie ausgesucht hättet, aber durch Christus habt ihr jetzt eine Blutgruppe. Ihr seid eine Familie, ihr seid miteinander verwandt, könnte man sagen. Wenn es um Gemeindebau geht, will ich jetzt keine Debatte um jetzt Landeskirche, Freikirche, Volkskirche, Orgel oder Klavier oder Technik, Nicht-Technik. Es sind alles so äußere Verpackungsgeschichten. Es geht bei Gemeinde darum, dass Gemeinde der Weg und das Ziel Gottes ist, wo er seinen Charakter anderen Menschen weitergeben will. Hier in Schneverdingen, wenn die Leute Gott suchen, werden sie schauen, wie ist die Gemeinde Gottes. Und vielleicht sind einige hier, ich weiß nicht, was du denkst, wenn du Gemeinde hörst. Man spricht ja von Gemeindemüdigkeit und verschiedenen Sachen. Oh Mann, bleiben wir bloß weg mit Gemeinde. Ihr könnt es ja mal versuchen, die Buchstaben G-E-M-E-I-N-D-E mal irgendein Wort dafür immer zu finden, für jeden Buchstaben ein Wort, was ihr mit Gemeinde verbindet. Eine Hausaufgabe für heute Nachmittag. Könnt ihr gern auch anders machen, als ich das jetzt mache. Gott ist schon mal gut, ne? Erlösung ist gut. Menschen sind auch da. Entwicklung, Intimität, Nähe, Nachfolge, Dankbarkeit, Erwartung. Das wären für mich zum Beispiel sehr zentrale Worte, und die haben alle mit Gemeinde zu tun. Es gibt eine Autorität in der Gemeinde. Nicht wir sind eine tolle Gemeinde, weil wir so tolle Hechte sind und alles schön gemacht haben, sondern es gibt einen Gott, und der hat eigentlich zu sagen, was Gemeinde machen und lassen soll. Die Autorität ist Gott. Die Erlösung in der Gemeinde können viele Leute sitzen, aber zur Gemeinde gehören tun nur die, die Jesus angenommen haben. Ich sage das immer, das ist so, wie wenn in so einem Behälter ganz viele Eisenteile oder so Metallteile liegen und du denkst, wer ist denn jetzt echt? Und du hältst einen starken Magneten oben drüber und alle Eisenteile werden angezogen. Und am Ende sind unten vielleicht ein paar so Dinge, die werden nicht angezogen. Das hat man so nicht gesehen in der großen Masse. Aber durch den Magneten wird deutlich, wer aus Eisen ist. Und so schaut Gott in die Herzen auch von Leuten, die auf Stühlen in Gemeinden sitzen und sagt, wer gehört zu mir und wer gehört zu mir nicht. Zur Gemeinde gehören nur die, die erlöst sind. Man kann ein Freund der Gemeinde, ein Besucher der Gemeinde sein, aber Gemeinde Gottes setzt voraus, du hast Jesus als Herrn. In der Gemeinde sind eben Menschen, die wurden gewonnen, aber sie sind nach wie vor Menschen. Und deswegen gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Ich frage mich manchmal, warum hat Gott denn mit Menschen Gemeinde gebaut? Hätte er sich nichts Besseres ausdenken können? Warum gibt es immer wieder Gemeindespaltungen, alles Mögliche? Menschen machen Probleme. Und Gott ist sich nicht zu schade dafür zu sagen, ich will meinen Charakter in Schneverdingen durch euch darstellen. Er vertraut, das ist ein Vertrauensvorschuss, unglaublich. Er macht sich dadurch verletzlich. Ich würde mir vielleicht sehr gut überlegen, wenn ich der soll den Werner jetzt irgendwo repräsentieren, ja, wen schicke ich da hin? Was haben die anderen dann für ein Bild von mir? Gott macht das mit uns Menschen. Entwicklung, das heißt in der Gemeinde, durch Gott baut sein Haus Stein auf Stein, haben wir vorhin gesungen. Die einen drücken vielleicht und sagen, warum drückt mir dich jetzt immer so am Rand? Durch uns, wir brauchen einander, werden wir uns entwickeln. Gott formt unseren Charakter durch andere Menschen. Vielleicht gerade durch die, die mir so ein bisschen schwierig erscheinen. Nicht durch die, die mir total sympathisch sind. Gott will mich in der Gemeinde entwickeln, seine Familie, meine Gaben fördern. Ich kann sie einbringen, entdecken und fördern. Intimität, das ist auch, eine Gemeinde ist ein Ort, wo ganz stark Nähe erfahren wird, wo wir uns über Dinge austauschen, auch im Gebetskreis, die wir vielleicht nie woanders sagen würden, die uns verletzlich machen würden. Aber hier dürfen wir untereinander und zu diesem Jesus Intimität erfahren. Nachfolge dürfen wir einüben, hinter diesem Jesus herzugehen, zu sehen, was heißt das heute im Jahr 2018, Jesus nachzufolgen, wenn ich meinen Job habe, wenn ich Kinder habe, wenn ich um meine Eltern kümmern muss. Dankbarkeit und Erwartung. Was hat Gott mit uns vor hier in Schneverdingen? All das gehört zur Gemeinde. Gott baut sie, er bringt euch zusammen, ganz verschiedene Leute, die er gewonnen hat. Und wir sind jetzt so, dass er uns gemeinsam formt und entwickelt. Und ihr habt die Chance, hier bei Gott zu erleben und den Auftrag auch hier in Schneverdingen umzusetzen und weltweit dabei zu sein. Gemeindepraxis, da ist oft eine Hilfe, einfach zu sehen, wie machen das andere? Wir Deutschen tun uns da manchmal schwer, Gemeinde zu bauen im Sinne von Gott, das heißt Menschen zu entwickeln. Weil wir denken oft, da muss ein Haus her, da muss eine Technik her, da müssen Stühle bequeme her, eine Cafeteria und sonst was. Das schwebt den meisten Deutschen bei Gemeindebau vor. Da können wir viel von Missionsländern lernen, in Kirgisistan oder in anderen Ländern, wo noch nichts da ist, keine Kirchengeschichte. Da geht es erstmal um solche Dinge überhaupt nicht, diese äußeren Fragen. Es geht um Menschen, wie können Menschen Jünger Jesu werden? Wie können sie Jesus entdecken und in ihrem Leben verändern? Zum Beispiel in Güstrow ist in Mecklenburg eine Familie in Plattenbau, hat über eine soziale Kinderarbeit angefangen. Jetzt beten sie darum, dass dort Gemeinde gebaut wird. Der Ursprung war eine landeskirchliche Gemeinschaft, die dahinter steht. Aber die entdecken jetzt schon, die Kinder, die Jugendlichen, das ist kaum kompatibel mit dem, wie die landeskirchliche Gemeinschaft so tickt und lebt und denkt. Das heißt, dort müsste eine Gemeinde entstehen, die in diese Kultur Plattenbau Güstrow hineinpasst. Mit Menschen, die dort sind. Vielleicht ganz anders, wie wir das bis jetzt gedacht haben. Und so können wir von Missionsgebieten lernen, auf was es eigentlich ankommt. Was ist Kultur und was ist Evangelium? Ja, wenn ich in Kirgis in der Gemeinde baue, braucht da niemand einen schwarzen Talar anziehen und ein Gesangbuch haben. Das kann ganz anders sein. Und das dürfen wir unterscheiden lernen. Und auch in Deutschland müssen wir als Gemeinde und als einzelne Christ dranbleiben. Wie verändern sich die Situationen? Was bewegt die Menschen in der Gesellschaft? Luther hatte ja das Prinzip, den Leuten aufs Maul zu schauen. Er hat gesagt, wo singen die gerade flotte Lieder? Dann hat er ein schönes Lied dazu gedichtet oder in seinen Text dazu gemacht. Falsch ist es jetzt, das, was Luther damals in seiner Zeit genau gesagt hat, heute auch den Leuten zu sagen. Versteht kein Mensch mehr. Das Prinzip ist zu schauen, was entdecken die Leute? Was verstehen sie denn heute? Und das Evangelium in einer zeitgemäßen Art in Schneverdingen, in Kirgisistan, in Asien weiterzugeben. Das ist unser Auftrag. Heute heißt es oft auch in Deutschland sozialer Dienst, Armenküche, alles Mögliche oder große Lobpreisabende, Veranstaltungen und sonstige Sachen. Alles schöne Sachen vielleicht, um Menschen zu gewinnen. Aber es ist noch kein Gemeindebau. Wer dabei stehen bleibt, wird entdecken, die Menschen kommen vielleicht 200 Leute an einen Abend, aber die gehen auch wieder völlig unverändert. Wer nur auf solche Sachen baut, baut keine Gemeinde, sondern besetzt Plätze für eine kurze Zeit in der Kirche. Und da müssen wir als Christen aufpassen, dass wir kein christliches Unterhaltungsprogramm machen und bauen, wo Leute nicht verändert. Sondern wenn ich sage, Gemeinde bauen, meine ich damit, Menschen zu verändern. Gemeinde muss also Strukturen haben, wie Jüngerschaft umgesetzt werden kann. Vielleicht 1:1, vielleicht in kleinen Gruppen, wie Menschen verändert werden können. Hat also wenig mit Gebäude, Musikstil und Kleidungsvorschriften oder sonstiges zu tun. Charakterschule Jesu. Und da auch wiederum Afrika, wie auch immer, wenn aus den islamischen Gebieten Menschen Christen werden, dann setzt man sich mit denen 1:1 in kleinen Gruppen zusammen. Wie gehst du denn jetzt mit deiner Frau um, mit deinen Kindern, mit deinem Geld? Und diese Dinge einzuüben, braucht viel Zeit. Wir in Deutschland sind gut, Veranstaltungen zu organisieren, schlecht darin, Jüngerschaft zu praktizieren. Und da hakt's in ganz vielen Sachen. Gemeinde bauen heißt aber das, Jüngerschaft zu praktizieren. Jesus schrieb kein Buch und die Menschen, die in Schneverding sind, sollen an uns auch nicht ein Buch wahrnehmen mit vielen Gesetzen, Regeln und Vorschriften, sondern Jesus hat Menschen hinterlassen. Auch keine Betriebsanleitung, keine Organisation. Man hat diese 5 Punkte, dann ist alles gut, sondern Menschen. Er möchte mich verändern und dadurch andere. Und mich verändert er in der Gemeinde. Diese Menschen haben Stärken und Schwächen, aber mit mir, Elke, mit euch zusammen möchte er hier Gemeinde bauen und Menschen gewinnen. Und deswegen möchte ich einfach euch wirklich aufrufen, mitzumachen. 2018 am Anfang, Menschen gewinnen, Gemeinde bauen. Das Motto von deinem persönlichen Leben, das Motto als Gemeinde. Und da dran zu bleiben und umzusetzen, was hat Gott uns hier aufs Herz gelegt. Und auch weltweit, Basen ist eine Stunde weg, kommt immer mal gern bei uns vorbei. Wir laden immer ein, Missionstage, Gebetstage, freuen uns über jeden. Man kann da Impulse mitnehmen, andere Christen aus anderen Gemeinden kennenlernen und dann wieder hier neu motiviert einfach auch sich auf den Weg machen. Wir freuen uns immer als Weg, wie gesagt, Kontakte zu Gemeinden, die auch mit uns auf dem Weg sind, hier in Deutschland zu haben. Du kannst dich also fragen, was ist das Motto meines Lebens? Was ist mein Beitrag für das Herzensanliegen Gottes? Und ich bete darum, dass das bleibt und ist, Menschen zu gewinnen und Gemeinde zu bauen. Amen.